Wir bleiben stabil, sind und bleiben real. Wir haben alle nur ein Ziel. Wir bleiben stabil, reden könnt ihr viel. Wir haben alle nur ein Ziel. Wenn uns die anderen sagen, das kannst du doch so nicht machen, ist das uns egal, uns echt egal. Und wenn sie wieder meckern über 100.000 Sachen, machen wir's nochmal, erst recht nochmal. Auch wenn die Leute lästern und auf unserem Lifestyle geiern, ist das uns egal, uns echt egal. Und wenn sie wieder meinen, geht doch nicht nur immer feiern, machen wir's nochmal, erst recht nochmal. Das ist unser Life. Wir machen unser Ding. Jeder, der genauso denkt, fängt jetzt an zu singen. Wir bleiben stabil, sind und bleiben real. Wir haben alle nur ein Ziel. Wir bleiben stabil, reden könnt ihr viel. Wir haben alle nur ein Ziel. Oh, oh. Wenn alle nur noch lame sind und mit Zeigefinger mahnen, ist das